Porfiri Petrowitsch hielt mit Würde inne. Raskolnikow fühlte eine neue Welle von Furcht. Der Gedanke, dass Porfiri Petrowitsch ihn für unschuldig halte, begann ihn plötzlich zu ängstigen. »Es ist wohl nicht nötig, alles der Reihe nach zu erzählen, wie es damals plötzlich begonnen hat«, fuhr Porfiri Petrowitsch fort. »Es erscheint mir sogar überflüssig. Und es ist auch fraglich, ob ich imstande wäre, es zu tun. Denn wie soll man das ausführlich erklären?« Zunächst tauchten Gerüchte auf. Darüber, was es für Gerüchte waren und von wem sie stammten und wann und aus welchem Anlass eigentlich sie hineingezogen wurden, ist auch, denke ich, überflüssig. Bei mir persönlich aber fing es mit einer Zufälligkeit an, mit einer vollkommen zufälligen Zufälligkeit, die ebenso gut hätte ausbleiben können. Aber sie ist nicht ausgeblieben. Was es war? Ich denke, dies ist auch nicht weiter der Rede wert. Dies alles, sowohl die Gerüchte wie die Zufälligkeiten, brachten mich damals auf einen bestimmten Gedanken. Ich gestehe es offen, denn wenn man schon einmal gesteht, muss man auch alles gestehen. Ich war der Erste, der damals an Sie dachte. Die Vermerke der alten Wucherin auf den versetzten Sachen und dergleichen mehr, das ist alles, ich gebe es zu, belanglos. Man könnte noch 100 ähnliche Dinge aufzählen. Mir ist damals auch die Szene auf dem Polizeibüro mit allen Einzelheiten zu Ohren gekommen. Gleichfalls zufällig, aber nicht nur beiläufig, sondern von einem ganz besonderen, einem unvergleichlichen Erzähler, der ohne es selbst zu ahnen diese Szene vortrefflich geschildert hatte. So reihte sich alles eins ans andere, gesellte sich eins zum anderen, lieber Rodion Romanowitsch. Und wie sollte man da nicht eine bestimmte Richtung einschlagen? Aus 100 Kaninchen wird nie ein Pferd, aus 100 Verdachtsgründen nie ein Beweis, wie ein englisches Sprichwort sagt. Und doch redet so nur die Vernunft. Aber versuchen Sie erst mal mit den Leidenschaften fertig zu werden. Denn auch ein Untersuchungsrichter ist nur ein Mensch. Da fiel mir denn wieder Ihr Artikel ein, der in der kleinen Zeitschrift, über die wir, Sie erinnern sich wohl, bei Ihrem ersten Besuch ausführlich sprachen. Ich habe damals ein wenig darüber gespottet, aber doch nur, um aus Ihnen mehr herauszulocken. Ich wiederhole, Sie sind sehr ungeduldig und sehr krank. Rodion Romanowitsch, dass Sie kühn, begabt, ernst sind und viel empfunden, vieles durchdacht haben. Das alles wusste ich längst. Alle diese Empfindungen kenne ich und Ihre kleine Abhandlung habe ich wie etwas Vertrautes gelesen. Diese Ihre Arbeit ist in schlaflosen Nächten und in Ekstasen mit wogendem und klopfendem Herzen, ist mit verhaltenem Enthusiasmus entstanden. Aber dieser verhaltene, stolze Enthusiasmus ist in jungen Jahren gefährlich.